Die Judenschaft hat stark Überhand genommen, sodass sie der Bürgerschaft und dem armen Mann sehr zu Haupt gestiegen und schuld ist an der rasch zunehmenden Armut, und zwar vermöge ihres wider die Reichskonstitutiones und Abschiede getriebenen Wuchers. In einer weiteren Eingabe vom 23. Juni wird darauf hingewiesen, dass die Juden keinerlei ehrliche Arbeit betrieben und dass sie schon deshalb eine Verarmung der Bürgerschaft verschulden müssten, da doch viel stattlicher Unterhalt und Proviantierung auf so viel tausend müßige Seelen geht. Denn da sie vom Wind nicht leben können, wo nehmen sie denn anders ihren Unterhalt her als aus unserem Schweiß und Blut? Daher sind sie unsere Kost- und Saugegel, die nicht nachlassen, bis sie auch das Mark aus den Beinen gezehrt haben und wir nicht allein zum Bettelstab fertig sind, sondern bis sie auch ihr Mütchen an unserem langwierigen Schuldgefängnis gekühlet. In einer Eingabe an den Kaiser vom 29. Juli 1612 heißt es: Eure kaiserliche Majestät werden uns als Dero und des Römischen Reiches getreue Untertan wieder das Übermaß des jüdisch müßig gehenden Gesindels und ihres schändlichen Wuchers, welchen sie ihres eigenen Berühmens nach durch derjenigen Geld bei uns, die es gewiss bei Gott und den Menschen wenig Ruhm haben, aufs Höchste bringen, allergnädigst schützen und nicht gestatten, dass ihretreiben des Heiligen Reiches Konstitutiones und unterschiedliche, diesfalls gerichtlich ergangene Präjudika eben unseren armen Mitbürgern zu Betrug und Untergang zerlöchert und aufgehoben werden sollen. In anderen Eingaben werden die Juden noch beschuldigt, unser und unserer Mitbürger Armut und Nahrung zu verzehren, auszusaugen und zu verschwenden, mit ihrem Geldkauf und Wucher sie zu ihren Knechten zu machen, ja die bedürftigsten Christen unter uns zu ihren verruchten Diensten zu missbrauchen. Bemerkenswert ist auch, dass die Juden neben ihrem unredlichen Geschäftsgebaren auch sehr stark am Diebs- und Gaunerhandwerk beteiligt gewesen sind. Den sprechenden Beweis dafür liefern die auffallend zahlreichen hebräischen Ausdrücke, die sich seit dem 15. Jahrhundert im sogenannten Ruttwelsch, der Gaunersprache der Diebe und Räuber, finden. Begünstigt wurde das Diebesgesindel durch die Zersplitterung des Reiches in mehr als 300 selbstständige Staaten, Ländchen und Reichsherrschaften, wo die diebischen Juden leicht über die nahe Grenze vor der Polizei flüchteten und bei ihrer unter dem Schutz und der Gerichtsbarkeit einer anderen territorialen Obrigkeit stehenden Stammesgenossen Unterschlupf finden konnten. Besonders heimgesucht war in dieser Hinsicht die sogenannte Hessische Quart, das Grenzgebiet von Hessen, Thüringen und dem Eichsfeld, welcher Landstrich nach dem Urteil eines Kundigen um 1737 von den Juden vor ihr rechtes gelobtes Land gehalten und mit dem schönen Namen eines Diebestiergarten benennet worden ist. In Coburg wurden 1733 nicht weniger als 58 jüdische Diebe und Verbrecher verfolgt, die sich aber großenteils durch einflussreiche Verbindungen, durch Bestechung und Begünstigung in den benachbarten Territorialherrschaften den gerichtlichen Verfolgungen entzogen. Die Judenverfolgungen im späteren Mittelalter richteten sich fast ausschließlich gegen das eingewanderte Diebes- und Schnorrergesindel, gegen das jüdische Proletariat. Die reichen einheimischen Juden blieben als Schutzjuden oder geleitete Juden ruhig im Lande und konnten unbehelligt ihre Vorrechte und Wucherprivilegien unter dem Schutze der ihnen günstigen Obrigkeit ausüben. In den meisten Ländern gewährte man einzelnen Juden die größten Freiheiten, besonders an den fürstlichen Höfen, und die betreffenden Regenten glaubten ihre Macht durch die finanzielle Unterstützung der Juden auf das Beste gesichert. Freilich dankten ihnen die Juden dieses Wohlwollen schlecht. Sie waren allezeit auf die Untergrabung der monarchischen Macht bedacht und arbeiteten beständig auf die Republik hin, in der sie sich größere Vorrechte versprachen. Sie haben allezeit die durch ihren Reichtum erlangte Macht dazu benutzt, die Throne wanken zu machen, und Fürsten können kaum eine größere Kurzsichtigkeit begehen, als dass sie ihre Herrschaft auf die jüdische Geldmacht zu stützen suchen. Der Finanzmann trägt den Staat wie der Strick den Erhängten, pflegte Talleyrand zu sagen. Wo man den Hebräern freien Spielraum ließ, verstanden sie immer, die Regierung finanziell von sich abhängig zu machen und dann alles Mögliche zu erzwingen. Selbst in den freien Städten machten sie es so. Der Hamburger Senat hatte 1612 den Juden den Aufenthalt gestattet, aber ihre Religionsausübung untersagt. Sie wurden dort reiche Kaufleute und bauten sich schon 1626 eine Synagoge. Als ihnen der Senat dieses verbot, drohten sie einfach mit Auswanderung und man sah sich genötigt, sie ruhig weiter ihre religiösen Gebräuche ausführen zu lassen. 1631 gab es dort bereits 3 Synagogen und ein Bethaus. Ihre diebischen Praktiken haben die Juden bis in die neueste Zeit fortgesetzt und organisierte Diebesbanden in ungewöhnlicher Ausdehnung unterhalten. In den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts spielte ein Diebesprozess vor den preußischen Gerichten, der sich auf etwa 700 angeklagte Juden erstreckte und deren Diebereien und hehlerische Machenschaften sich von der Provinz Posen bis nach Rheinland verzweigten. Der Kriminalaktuar Thiel hat uns die seltsamen Tatsachen dieses Prozesses in seinem Buche »Die jüdischen Gauner in Deutschland, der Prozess Rosenthal-Löwenthal«, Berlin 1837, getreulich überliefert und uns einen tiefen Einblick in das Wesen der jüdischen Diebesschavruschen gewährt. Rosenthal und Löwenthal waren nämlich Konkurrenten in der Dieberei und besaßen jeder eine große, wohlorganisierte Bande. Rosenthal wusste seinen Konkurrenten schließlich dadurch lahmzulegen, dass er sich selber der Polizei als Vigilant anbot und alle von Löwenthal geplanten Einbrüche usw. so zur Anzeige brachte, während er inzwischen ungestört durch seine eigenen Leute stehlen ließ. Es ist überraschend, dass viele charakteristische Namen dieser Diebes-Schavrusche sich heute unter den Berliner, Breslauer und Frankfurter Börsenmatadoren wiederfinden. Wie denn die heutige Börsenschavrusche nur als Fortsetzung der alten Diebes-Schavruschen in modernisierter Form anzusehen ist. Alle Revolutionen der letzten Jahrhunderte haben vorwiegend den Interessen der Juden gedient und ihnen die größten Vorteile gebracht. Die Revolution, die die Nordamerikaner vom englischen Joche befreite, machte auch die Juden frei. Sie erhielten dort 1783 alle bürgerlichen und politischen Rechte. Seitdem ist ihre Macht dort im beständigen Wachsen begriffen. Auch die Französische Revolution brachte den Juden die Emanzipation. Auch hier war es die dämonische Macht des Goldes, die fremde Kräfte in Judas Dienste zwang. Die eifrigen Gehilfen der Revolutionsbewegung, Graf Mirabeau und Bischof Talleyrand-Périgord, die stark verschuldet in Wucherhänden waren, traten in auffälliger Weise für die Juden ein. Die Enthauptung Ludwigs XVI. Verschaffte dem auserwählten Volke die bürgerliche Gleichberechtigung. Seit alters her haben die Juden an dem Umsturz aller bestehenden Staatsverfassungen gearbeitet. Die Revolution ist der Stern Judas, sagt ein jüdisches Losungswort. Bei allen Umwälzungen haben sie Geschäfte gemacht und die erlangten Freiheiten gründlich für sich ausgenutzt. Die Revolution von 1848 verdankt ihre Entstehung der Mithilfe jüdischen Goldes und jüdischer Aufreizung in erster Linie. Die Juden Ries, Simeon, Bernhard, Julius, Löwinson, Jacobi, Bamberger, Strassmann und andere spielten eine hervorragende Rolle als redegewandte Hetzer, sie verschwanden aber schleunigst von der Bildfläche, als die Barrikadenkämpfe begannen. Interessante Tatsachen über das Verhältnis der Juden zu den Revolutionen finden sich in folgenden Schriften: Fritz Ehlers »Politische Verheerung durch die Dummheit der Fürsten und Völker«, Walter Kramer »Die Revolution als Rassenkampf« und Theja »Revolutionsbilanzen«.